Calvinismus und Protestantismus hatten Arbeit als Ablenkung und Vergewisserung gesehen. Durch die Industrialisierung und Urbanisierung setzte eine Umkehr ein. Vorher war die Arbeit neben ihrer gottgefälligen Funktion notwendig gewesen, da man ja ein Mensch war, der essen und leben musste. Nun wurde in einem vorherigen Schritt die Arbeit notwendig, um sich überhaupt als Mensch zu begreifen, da die Anerkennung Gottes wegfiel. Der Protestantismus hatte dafür die geistige Grundlage geschaffen, war doch die Arbeit sowohl für Luther als auch für Calvin ein zentraler Teil menschlichen Daseins gewesen. Dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnete, während die Armut in den Städten unübersehbar wurde, trug dazu bei, dass das Verständnis von Glück und Erfüllung sich änderte. Von Erfüllung durch die Religion hin zu Erfüllung durch den beruflichen Erfolg, beziehungsweise den Sieg im Konkurrenzkampf um die Arbeit.